Ein Kind ward hier geboren. Jetzt sei mein Name erkoren, so ist nach Meister Weis und Art, denn eine Meisterweise geschaffen ward, was die einen guten Namen trag, dran jeder sie erkennen mag. Verliebt es dem Tag Gesellschaft, was euch ihm zu stechen. Eine Meisterweise ist gelungen, von Junker Walter gedichtet und gesungen, der jungen Weise lebender Vater, gut mich und die Bognerin zu Gevatter. Weil wir die Weise wohl vernommen, sind wir zur Taufe hierher gekommen, auf dass wir zur Handlung Zeugen haben, ruf ich Jungfer Lehn und meinen Knaben. Auf dass zum Zeugen kein Lehrbube tut und heut auf den Spruch er gesungen gut, so mach ich den Burschen gleich zum Gesell. Knie nieder, David, und nimm diese Schell! Steh auf, Gesell, und denk an den Streich. Du merkst dir dabei die Taufe zugleich. Fehlt sonst noch was, uns keiner steht. Weiß, ob sich gar einer Notaufe gilt, was die Weise macht, erhalte zu leben, will ich doch gleich den Namen ihr geben. Die selige Morgentraum deut weise, sei sie Gevatterin spricht den Spruch. Oh, tut einem wunderbar, vom frischen Reich behangen, zu schauen in siegem Liebestrab, was höchstem Lust verlangen, Erfüllung gibt vergiss, das schönste In deutscher Macht.